Good morning, my wonderful friends. Guten Morgen, meine wundervollen Freunde. Let's go to verse 12 of John 16 in the Passion. Lasst uns mit Vers 12 von Johannes 16 in der Passion weitermachen. There is so much more I would like to say to you. Es gibt noch so viel mehr, was ich euch sagen möchte. But it's more than you can grasp at this moment. Aber es ist mehr, als ihr im Moment erfassen könnt. But you know, I've always wondered what Jesus meant. Weißt du, ich habe mich immer gefragt, was Jesus meinte. You know, think about this. Überleg mal. I'm talking to you. Ich rede mit dir. And I say, hey guys, I really have so many more things, but sorry, you just can't understand it. Und sage, hey, es gibt eigentlich noch so viel zu sagen, aber tut mir leid, du würdest es noch nicht verstehen. You know, I mean, that's an interesting thought. Das ist ein interessanter Gedanke. That there are things that Jesus actually would have liked to say, but he couldn't, not because of he couldn't, but because of them. Dass es einiges gab, was Jesus ihnen gern noch gesagt hätte, aber es ging nicht. Nicht weil er nicht konnte, sondern wegen ihnen. And I always thought, Jesus, if you, the Son of God, can't explain something to them, then what does it mean? Ich dachte dann, Jesus, wenn du als Sohn Gottes ihnen etwas nicht erklären kannst, was hat das dann zu bedeuten? And I do believe that for me I found the answer. Und ich glaube, dass ich für mich die Antwort gefunden habe. What, you know, because one day I said, Jesus, what is it that you could not tell the disciples because they couldn't understand it? Denn eines Tages fragte ich Jesus, was er den Jüngern nicht erzählen konnte, weil sie es nicht verstehen würden. And I believe that he showed me, und ich glaube, er zeigte mir, that it was a new covenant, dass es der neue Bund war. And for me that makes so much sense. Und das ergibt für mich so viel Sinn. You know, in all of his 3.5 years with the disciples, in seinen ganzen 3.5 Jahren mit seinen Jüngern, Jesus taught them so many things. Lehrte Jesus sie so vieles. Things that were against everything they've ever learned. Dinge, die gegen alles gingen, was sie jemals gelernt hatten. But one thing he never taught was the new covenant. Aber der neue Bund war etwas, das er sie nie gelehrt hatte. Because they were not able to understand that. Weil sie nicht in der Lage waren, ihn zu verstehen. You know, Jesus never spoke about it. He only mentioned it briefly once. Jesus sprach nie darüber, sondern erwähnte ihn nur einmal kurz. And there he didn't even explain what he was talking about. Wobei er dann nicht mal erklärte, worüber er sprach. And he was of course at the Last Supper. Das war natürlich beim letzten Abendmahl. At the Last Supper, Jesus said, "This is the blood of my new covenant." But he never said what that meant. Da sagte Jesus, das ist das Blut des neuen Bundes. Aber er erklärte nicht, was das bedeutet. You know, and here again, you can see that he had the desire to tell them. Hier sehen wir wieder, dass er den Wunsch hatte, es ihnen zu sagen. Look, he did not say that there are many more truths you have to learn. Schau, er sagte nicht, es gibt noch viele Wahrheiten, die ihr lernen müsst. He says there is so much more I would like to say to you. Sondern es gibt noch so vieles, was ich euch gern sagen möchte. So Jesus had a desire that they would learn about the new covenant, but they couldn't grasp it. Jesus hatte also den Wunsch, sie über den neuen Bund zu lehren, aber sie konnten es nicht begreifen. What does it mean? Was bedeutet das? Look at verse 13. Schau Vers 13 an. But when the truth-giving spirit comes, aber wenn der Geist kommt, der Wahrheit schenkt, he will unveil the reality of every truth within you. Wird er die Realität jeder Wahrheit in euch enthüllen. See, once I understood that, for me, something changed. Als ich das verstanden hatte, änderte sich etwas für mich. Because I first of all realized that unless the Holy Spirit reveals the new covenant to us, we can never understand it. Denn erstens verstand ich, dass solange der Heilige Geist uns den neuen Bund nicht offenbart, können wir ihn niemals verstehen. So this made me desire the Holy Spirit more than before. Das brachte mich dazu, mich mehr als je zuvor nach dem Heiligen Geist zu sehnen. But this also took away any judgment from me for people who don't understand the new covenant. Aber das nahm mir auch alles Urteilen über die, die den neuen Bund nicht verstehen. Because I realized, unless it's from the Holy Spirit, nobody can understand it. Denn mir wurde klar, dass niemand ihn verstehen kann, außer durch den Heiligen Geist. So we must never judge people who don't understand the finished work of the cross. Wir dürfen also niemals über Leute urteilen, die das vollbrachte Werk am Kreuz nicht verstehen. Now we should do what Jesus did here. Wir sollten tun, was Jesus hier tat. Desire that the people understand it. Also den Wunsch haben, dass sie es verstehen. But we must not judge people when they don't understand it. Aber wir dürfen nicht urteilen, wenn sie es nicht verstehen. Because the truth is, if the Holy Spirit would not have opened your eyes, neither would you understand it. Denn die Wahrheit ist, wenn der Heilige Geist deine Augen nicht geöffnet hätte, würdest du es auch nicht verstehen. Neither would I. Und ich auch nicht. You know, somebody has asked me one time, jemand fragte mich mal, Reinhard, where did you learn everything about the new covenant? Reinhard, wo hast du all das über den neuen Bund gelernt? Listen. Hör zu. The reason why I wrote the book because I googled and researched everywhere and I could not find one book on the new covenant. Der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, war, weil ich überall suchte, aber nirgends ein Buch über den neuen Bund finden konnte. So I learned it from the Holy Spirit. Ich lernte es also vom Heiligen Geist. I've read the Bible so many times. Ich hatte die Bibel so oft gelesen. But I still did not understand the new covenant. Verstand aber trotzdem den neuen Bund nicht. But when the Holy Spirit began to open my eyes and explain and show to me what happened to the cross. Doch als der Heilige Geist mir die Augen öffnete und mir zeigte und erklärte, was am Kreuz geschah. And how the Father made this amazing covenant with his Son Jesus. Und wie der Vater diesen herrlichen Bund mit seinem Sohn Jesus schloss. That's when things began to happen inside of me. Da begannen dann Dinge in mir zu geschehen. So this is why there were some friends of mine that were upset when people criticized and attacked me for teaching the new covenant. Deshalb waren einige Freunde verärgert, wenn andere mich kritisierten und angriffen, weil ich den neuen Bund lehrte. Some of my friends did try to defend me. Einige Freunde versuchten mich dann zu verteidigen. And I always said, hey, don't do that. Und ich sagte ihnen immer, mach das nicht. Please, if the Holy Spirit doesn't reveal it, then we won't know it. Bitte, wenn der Heilige Geist es nicht offenbart, versteht es niemand. So just be patient and be gracious and be kind. Also sei geduldig, gnädig und gütig. And have this attitude. Und hab die Einstellung. Lord, give them the spirit of wisdom and revelation. Herr, gib ihnen den Geist der Weisheit und Offenbarung. Open the eyes of their hearts. Öffne die Augen ihrer Herzen. Let them understand and see. Lass sie sehen und verstehen. My dear friend. Mein lieber Freund. Jesus wants you to know the new covenant. Jesus möchte, dass du den neuen Bund kennst. But unless the Holy Spirit explains it to you, you will never know it. Aber wenn der Heilige Geist ihn dir nicht erklärt, wirst du ihn nicht verstehen. So you need to open your heart and reach out to the Spirit of God. Du musst also dein Herz öffnen und dich nach dem Geist Gottes ausstrecken. And he is the one who will teach you everything about the finished work of the cross. Er ist derjenige, der dich alles über das vollbrachte Werk am Kreuz lehren wird. He lives within you. Er lebt in dir. And he understands everything perfect. Und er hat das vollkommene Verständnis. And he wants to be your best and your favorite teacher. Und er möchte dein bester Lehrer und dein Lieblingslehrer werden. So talk to him. Also rede mit ihm. Say, Spirit of God, teach me everything about the new covenant that I need to know. Sag, Geist Gottes, lehre mich alles über den neuen Bund, was ich wissen muss. And he will teach you. Und er wird dich lehren. I will see you tomorrow. Bis morgen.